Wien 2, Herminengasse 10, Wohnung von Theresia Brodi. Als ich ein Baby war, töteten die Nazis meine Großmutter Theresia Hanni Brodi, genannt Reisel. Sie raubten nicht nur ihr das Leben, sondern auch mir und den späteren Generationen ihr Vermächtnis. Normalerweise sitzt ein Kind auf dem Schoß der Großmutter und hört die Geschichte der Familie. Diese Erzählungen bestimmen mit, wer das Kind eines Tages wird und welches Vermächtnis es an künftige Generationen weitergibt. Ich bin in Israel aufgewachsen, wo nur wenige meiner Generation Großeltern hatten. Wie viele meiner Altersgenossinnen und Genossen hat man mir dieses Vermächtnis geraubt. Ich habe mich entschlossen, das Wenige, das ich über meine Großmutter weiß, durch Bilder weiterzugeben. Meine Großmutter wurde am 9. Mai 1886 als Tochter von Katharina Gittel Löwy, geborene Jelinko, und Yehuda Löwy in Wien geboren. Sie wuchs als eine von drei Schwestern auf. 1912 heiratete sie Ignaz Yitzchak Brodi. Es war für die damalige Zeit ungewöhnlich eine Liebesheirat. Sie lernten einander in der zionistischen Jugendorganisation Mizrachi kennen und der Zionismus blieb ein wichtiger Teil ihres Lebens. Er war Restaurantbesitzer und sie betrieb im Sommer einen koscheren Mittagstisch in Vöslau. Im Ersten Weltkrieg diente er als Offizier in der österreichischen Armee. Sie hatten zwei Töchter, meine Mutter Alice, Lizzi, geboren am 16. Mai 1913, und Hertha, geboren am 28. Oktober 1921. Sein Tod im Jahr 1922 im Alter von 31 Jahren als Folge von Kriegsverletzungen war ein schwerer Schlag für die Familie. Die 28-jährige Reisel musste ihre Töchter nun alleine aufziehen. Der Zionismus der Eltern inspirierte die Töchter und beide waren Mitglieder zionistischer Organisationen. Lizzi ging schließlich in den 30er Jahren nach Palästina, doch die Bindung zwischen Mutter und Tochter blieb stark. Zu dieser Zeit arbeitete Reisel als Angestellte in der jüdischen Kultusgemeinde und führte auch für die Verstorbenen den Ritus der Totenwaschung durch. Sie war bekannt als begabte und geschickte Handarbeiterin, sie malte, strickte, stickte, häkelte und nähte. Sie war unter den jüdischen Frauen in Wien, die 1904 das Sargtuch für Theodor Herzl bestickten. Sie war auch bekannt für ihre hervorragende Koch- und Backkunst, deren Produkte sie immer künstlerisch präsentierte. Als sich die politische Situation in Europa verschlimmerte, kehrte meine Mutter Lizzi nach Wien zurück, um ihre Familie zu retten. Ihre Versuche, ihre Mutter zu überreden, illegal das Land zu verlassen, schlugen fehl. Reisel hatte ein unangebrachtes Vertrauen zu den Österreichern. Sie nahm irrigerweise an, dass der treue Dienst ihres Mannes in der österreichischen Armee sie vor dem Unvorstellbaren beschützen würde, das kommen sollte. Jedenfalls gelang es Lizzi, ihre 16-jährige Schwester bei Nacht über die Grenze nach Jugoslawien zu bringen. Die Flucht zu Fuß brachte große Gefahren mit sich. Man musste einen tiefen Fluss überqueren, den Grenzsoldaten ausweichen und außerdem befürchten, dass der bezahlte Schmuggler einen auslieferte. Mein Vater wartete auf der anderen Seite der Grenze auf Hertha, die sich beim Überqueren des Flusses eine Lungenentzündung geholt hatte und delirierte. Sie erholte sich aber und schaffte es nach Palästina. Auch als eigentlich kein Zweifel mehr bestehen konnte, hoffte meine Mutter immer noch, dass ihre Mutter durch irgendein Wunder überlebt hätte. Wir hörten eifrig eine tägliche Sendung im israelischen Radio, in der Menschen Verbindung zu Familienmitgliedern suchten. Meine Mutter konnte den Verrat des österreichischen Volkes, unter dem sie aufgewachsen war, nie verwinden und weigerte sich jemals wieder einen Fuß nach Österreich zu setzen. Wir dachten immer, dass meine Großmutter nach Theresienstadt deportiert worden war, weil ein gleicher Name im Totenbuch von Theresienstadt auftaucht und dass sie wahrscheinlich in Auschwitz ermordet wurde. Doch tatsächlich wurde sie am 14. September 1942 nach Malitrostinets gebracht, einem gottverlassenen Todeslager bei Minsk, und 4 Tage später getötet. Der Schmerz meiner Mutter über den Verlust ihrer geliebten Mutter durchdrang ihr ganzes Leben. Sie sprach wenig von der Vergangenheit und von dem, was sie verloren hatte. Daher weiß ich nur Bruchstücke von dem Leben meiner Großmutter, das doch ein Schatz an Inspiration und Stärke hätte sein sollen. Edna Weißmann-Magda mit Beiträgen von Ruth Abusch-Magda und David Michael-Magda. Toronto, 31. März 2013.